Wenn ich so saß beim Gelag, wo mancher sich berühmen mag, und all mir all den Flor der Mägdlein mir gepriesen vor, mit vollem Glas das Lob verschwemmt, den Ellenbogen aufgestemmt, saß ich in meiner sichern Ruh, hört all dem Schwadronieren zu und striche lachend meinen Bart und kriege das volle Glas zur Hand und sage, alles nach seiner Art. Aber ist eine im ganzen Land, die meiner trauten Gretel gleicht, die meiner Schwester das Wasser reicht? Top, top, kling, klang, das ging herum, die einen schrien, er hat recht, sie ist die Zier vom ganzen Geschlecht. Da saßen alle die Lober stumm. Und jetzt das Haar sich auszuraufen und an den Wänden aufzulaufen, mit Stichelreden, Nasenrümpfen soll jeder Schurke mich beschimpfen, soll wie ein böser Schuldner sitzen, bei jedem Zufallswörtchen schwitzen und sollte ich sie zusammenschmeißen, könnte ich sie doch nicht Lügner heißen. Wie von dem Fenster dort der Sakristei der Schein der ewigen Lampe aufwärts flämmert, und schwach und schwächer seitwärts dämmert, und Finsternis drängt ringsum bei, so sieht's in diesem Busen nächtig. Und mir ist wie dem Kätzlein schmächtig, das an den Feuerleitern schleicht, sich leis so an die Mauern streicht, wär mir ganz tugendlich dabei. Ein bisschen Diebsgelüst, ein bisschen Rammelei, nur frisch dann zu. Das ist ein Jammer. Ihr geht nach eures Liebchens Kammer, als ging ihr in den Tod. Was ist die Himmelsfreud in ihren Armen, das durcherschüttern, durcherwärmen? Verdrängt es diese Seelennot? Ach, bin ich nicht der Flüchtling, Unbehauste, der Unmensch ohne Zweck und Ruhe, der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste, begierig wütend nach dem Abgrund zu? Sieh, ihren Frieden musst ich untergraben. Du Hölle, wolltest dieses Opfer haben. Hilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen. Mag's schnell geschehen, was muss geschehen. Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen und sie mit mir zugrunde gehen. Wie's wieder brazelt, wieder glüht. Geh ein und tröste sie, du Tor. Wo so ein Köpfchen keinen Ausgang sieht, stellt es sich gleich das Ende vor. Im Elend, verzweifelnd, als Missetäterin im Kerker zu entsetzlichen Qualen eingesperrt, das holde, unselige Geschöpf im unwiederbringlichen Elend bösen Geistern übergeben und der richtenden, gefühllosen Menschheit. Und du wiegst mich indes in abgeschmackten Freuden ein, verbirgst mir ihren wachsenden Jammer und lässt sie hilflos verderben. Sie ist die Erste nicht. Die Erste nicht! Mir wühlt es Mark und Leben durch das Elend dieser Einzigen und du grinsest gelassen über das Schicksal von Tausenden hin. Nun bist du wieder am Ende deines Witzes, an dem Fleckchen, wo euch Herrn das Köpfchen überschnappt. Warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du nicht mit uns auswirtschaften kannst? Willst fliegen und der Kopf wird dir schwindlig? Ehe, drangen wir uns dir auf oder du dich uns. Lecke deine gefräßigen Zähne mir nicht so entgegen. Mir ekelt. Großer, herrlicher Geist, der du mir zu erscheinen würdigtest, der du mein Herz kennst und meine Seele, warum musstest du mich an den Schandgesellen schmieden, der sich am Schaden weidet und am Verderben sich letzt? Endigst du? Rette sie oder weh dir, den entsetzlichen Fluch über dich auf Jahrtausende! Rette sie! Ich kann die Bande des Rächers nicht lösen, seine Riegel nicht öffnen. Rette sie! Wer war's, der sie ins Verderben stürzte, ich oder du? Greifst du nach dem Donner? Wohl, dass er euch elenden Sterblichen nicht gegeben ward, ist's doch das einzige Kunststück, euch in euren Verworrenheiten Luft zu machen, dass ihr den entgegnenden Unschuldigen zerschmettert. Bring mich hin, sie soll frei sein. Führe mich hin, sag ich dir, und befrei sie. Ich führe dich, und was ich tun kann, höre. Hab ich alle Macht im Himmel und auf Erden? des Türners Sinne will ich umnebeln. Bemächtige dich der Schlüssel und führe sie heraus mit Menschenhand. Ich wach und halte die Zauberpferde bereit. Das vermag ich. Auf und davon!